Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Und diesmal ist es die Woche, ja, welche Woche haben wir denn heute? Die Gamescom-Woche, ganz genau. Und ich war natürlich dort, wie letztes Jahr auch. Und deswegen wird, sage ich mal, dieser Podcast ausschließlich heute um diese Gamescom gehen. Denn es gibt jede Menge interessante Sachen dort, die es allemal wert sind, genannt zu werden. Und ja, somit habe ich hier jetzt natürlich etwas, ja, ist etwas gemütlicher, denn ich muss hier nicht großartig in den Themen herumwühlen. Es gibt nur eins und ja, da sage ich eben dann meine Meinung, meine persönlichen Eindrücke auf dieser Gamescom. Es war insgesamt gesehen, ja, die Totalerinnerung von 2009, also es war sehr, sehr ähnlich und man fühlte sich sofort wieder heimisch dort, obwohl ich diesmal durch einen anderen Eingang hereingekommen bin, Nordeingang war es diesmal, und da war ich erstmal ein bisschen verwirrt, aber siehe da, die Hallen waren genauso aufgebaut wie 2009, die Stände von den jeweiligen Firmen waren genau an denselben Stellen von Firmen, die eben wieder dort waren, und wow, also es war wirklich wieder sehr, sehr beeindruckend. In gewisser Weise haben sich die Anbieter auch ein bisschen gesteigert, dass ja, das Auftreten war insgesamt etwas professioneller, außer so ein paar Stände, ja, und diese haben dann doch, naja, manchmal ein paar witzige Sachen abgelassen, mehr oder minder. Interessant war auch tatsächlich, Die Frau tat einem total leid. Es gab natürlich wieder Boost Girls ohne Ende und manche haben da reingeschaut, als ob sie gezwungen worden sind, sich da hier zu präsentieren. Nein, stand, ich weiß nicht. Ich weiß leider die Firma nicht, weil ich war so verdutzt, zu sehen, was da dieser Gesichtsausdruck, den diese Frau da an den Tag legte. Es war jedenfalls so ein Sportwagen und sie in so einem knappen Pseudo-Polizisten-Outfit, ja, mit Mini-Röckchen würden die Polizisten in den USA niemals tragen, ja, Polizisten, also, aber egal, auf jeden Fall, man hat ihr angesehen, die hat sich nicht wohlgefühlt da drin, und dann wird sie auch nur fotografiert und sie dreht sich weg, sie wollte nicht fotografiert werden. Ich habe es dann auch gelassen, weil, also ich möchte ja keine Bilder machen von Boost Girls, die das nicht wirklich wollen. Also, ne, es geht nicht. Aber das war eine Riesenausnahme. War allerdings ein Lacher, absolut. ansonsten muss man ganz klar sagen, also was Stoff bei den Boost Girls betrifft, und ich weiß, das wollt ihr alle wissen, ja. Nur deswegen hört ihr jetzt überhaupt noch zu, weil ihr was von den Mädels wissen wollt. Gibt's doch zu. Ja, seid doch mal nicht so, gibt's einfach zu. auf jeden Fall, also weniger Stoff geht nicht mehr, weil wirklich, weniger Stoff ist nackt. Ja, und das ist in der Tat so, denn ein Stand hat tatsächlich zwei hübsche Mädels komplett in einem knappen Bikini auftreten lassen, und es ging einfach nicht mehr. Ja, okay, die Stöckelschuhe hätte man vielleicht noch gerne ausziehen, aber der Rest, ja, wäre dann, ja, zum Nacktsein verdammt gewesen, ja. Naja, gut, gut, gut. Aber es tut mir leid, ja, also wir können nicht immer über die Mädels reden, auch wenn zum Beispiel bei Poison Will hier eine Strip-Show gegeben hat, allerdings Strip auch nur bis zum Slip und Top, ja, also mehr ging da nicht. Aber es gab dann doch noch so etwas wie Spiele und davon sogar jede Menge, man glaubt es kaum. Und da sind ein paar bei mir ganz klar hervorgestochen, wo ich davor gestanden habe und habe gesagt, wow, das ist genial. Die brauche ich. Insgesamt, um's mal jetzt, bevor ich jetzt auf die einzelnen Spiele und Hardware-Firmen, die ja auch noch vertreten waren, eingehe, insgesamt kann man sagen, die Qualität der Spiele wurde auf dem PC-Bereich insgesamt etwas besser. Im Konsolenbereich, egal ob jetzt Nintendo, PlayStation, Xbox, ja, war es wirklich mau. Es gab ein Spiel auf der Xbox, was mich länger als 5 Sekunden Blick gefesselt hatte. Und zwar war das so ein Auto, ein Motorrads Geschicklichkeitsspiel, wo man, ich weiß leider den Namen nicht mehr, wo man über so Plattformen springen musste. Ja, so, also so Kunststücke vollführen, und da war die Grafik wirklich sehr schön, hat auch HD im Namen drin gehabt, das weiß ich noch. Das hatte halt HD im Namen drin, aber ich weiß es leider nicht mehr, wie dieses dann weiter hieß. Aber das war das Einzigste, was ich jetzt gesehen habe, das Einzige, was ich da gesehen habe, was mich da überhaupt interessiert hat. Beim PlayStation-Stand war es so, der war aufgeteilt in 16er, in, Entschuldigung, in normale Bereiche und in einen FSK 18-Bereich. Also die Wartezeit beim FSK 18-Bereich war mir etwas zu lang, zumal innen drin das, ja, übliche eben von Sony gezeigt wurde. Und man hat es schon von außen vermuten können, dass da auch nicht mehr war als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten die noch, das ist was, Dark Rain oder so, oder Heavy Rain, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das war noch interessant, aber dieses Jahr habe ich mir dann auch sagen lassen, war wirklich nichts Interessantes dabei. Sehr schön, okay. Also ich bin da auch gar nicht erst reingegangen. Letztendlich kann ich dann eben auch da drin zu den Spielen nichts sagen. Außen gab es dann eben genau das befürchtete Bild. Ja. Bei Sony kam das Sony Move eben fast ausschließlich zur Geltung, mit den hübschen verschiedenen Partyspielen und anderen, ja, sage ich mal, ganz knallhart Billig-Games, die da gezeigt wurden, die eigentlich nur davon leben, dass man eben jetzt vom Bildschirm rumhampeln kann. Und das als, muss ich ganz klar sagen, als Kopie von der Wii. Auch wenn das System dann ein anderes ist, nämlich bei PlayStation ist es noch so ähnlich mit diesem Controller. Und bei Xbox war das gleiche Spiel, kleine, recht uninteressante Spiele, die nur davon leben, dass man jetzt eben das Spiel durch Bewegungen ja, steuern kann. Wobei hier auf dem Xbox-Stand eben auch noch wenige andere Spiele zumindest gezeigt wurden. Die war bei Sony außen fast nicht mehr vorhanden. Also der Trend zu dem, ich hasse den Begriff eigentlich, aber der Trend zu dem sogenannten Casual Gaming ist auf den Konsolen allgegenwärtig und wird den Markt auf jeden Fall bestimmen. Denn die Firmen haben alle eingesehen, dass eben Nintendo mit der Wii genau den richtigen Weg beschritten hat. Ja. Leute wollen innovative Sachen, aber um jetzt gleich hier Microsoft und Sony mal an die Karre zu pingeln, jetzt ist es nicht mehr innovativ. Jetzt ist es einfach nur noch kopiert. Ja. Jetzt haben wir ein System mit bewegungssensitiver Steuerung. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Systeme, die eben mit herumhampeln das Spiel genießen lassen. Ich finde die Steuerung eigentlich ganz gut, aber ich kann auch die Leute verstehen, die jetzt natürlich berechtigterweise Angst haben, dass es demnächst nur noch Spiele geben wird, die man großartig hier mit der Bewegung steuern kann. Weil eins ist ganz klar, man sieht das immer wieder bei diesen bewegungssensitiven Spielen. die Entwickler legen zurzeit eben auf dieses Feature ein Augenmerk. Ja, man kann das so und so steuern, aber die Qualität des Spiels an sich ist meistens dann schon, ja, also jenseits von Gut und Böse. Ich finde das auch teilweise gar nicht mehr lustig, was da gezeigt wurde, weil es einfach nur noch lachhaft ist. Also Riesenaufmarsch von iPad bei, also ich meine, das ist ja gut, das habe ich jetzt noch gar nicht bedacht hier, akustisch, ne? Also iPad, ja, nicht das, das iPad von, ja, einer anderen Firma, sondern das iPad von Sony, dass das Spiel, dieses, ja, ich sag mal, dieses Kinderspiel mit diesen kleinen knuddeligen Viecher, die man dann eben, was weiß ich, hier per Bewegung knuddeln kann oder was weiß ich, oder kloppen, was, naja, egal. Auf jeden Fall, das war allgegenwärtig auf dem Sony-Stand, genauso wie auch letztes Jahr schon wieder so Tanzspiele und so. Das gleiche zählt auch für Konami übrigens, wobei Konami noch immer auf die Matten setzt, finde ich auch ganz gut so. Ja, und somit war es das dann schon bei Sony. Bei Xbox sieht das leider ähnlich aus. Sicherlich, die Hardcore-Fans werden da gerade bei Microsoft auf dem Xbox-Stand noch einiges entdeckt haben. Denn es war zumindest noch ein Anflug von Spielen dabei, die, wo man gesagt hat, okay, das ist noch hier mit dem Pad zu steuern. Wie gesagt, ich bin normalerweise nicht dieser Bewegungssteuern abgeneigt, aber langsam nutzt sich das eben ab, dass es Spiele nur noch in der Form gibt, die eben davon leben, dass sie bewegungssensitive Steuerung haben. Ich habe nichts gegen ein Spiel, das diese Steuerung einsetzt, um das Spiel eben, um ein gutes Spiel eben zu steuern. Ich habe aber wirklich etwas dagegen, wenn man ein Spiel macht, nur um jetzt irgendwie als Demo oder sowas für die Bewegungssteuerung oder weil es eine Bewegungssteuerung hat, das ist das Hauptaugenmerk. Das erinnert mich dann so an die 3D-Filme, die es ja auch öfters gibt, ja. Die werden dann schön in 3D gedreht, Grafik super, Effekte genial, 3D fantastisch, Story und Film Mist. Nicht vorhanden, Mist. Und das ist bei mir dann eben kein Film mehr, sondern das ist nur noch eine Demo für die 3D-Fähigkeiten oder für Grafik. Und hier sieht man eben momentan jede Menge Demospiele, die gegen teures Geld allerdings verkauft werden, die eben die Bewegungssteuerung demonstrieren, aber von richtigen tiefen Spielen, so wie es auch diesen Ausdruck hassisch Core Gamer schon haben wollen, mit vielen Stunden kniffligen Spielspaß, das sucht man momentan offenbar vergeblich. Also Konsolen enttäuschen sehr. Auf dem Nintendo-Stand gab es zwei Spiele. Die Wii Party, wo der Tim Feldner wieder dort war, zusammen mit der Ariane vom Nintendo-Kanal. Und die haben das Ganze ja sehr, sehr schön präsentiert. Kann man wirklich nichts sagen. Aber es ist halt eben ein neues Partyspiel. Und auch da wieder bewegungsintensive Steuerung, spielt die Hauptrolle und ja, das Spiel selbst ist halt die Verpackung da drumherum. Anders war das dann eben wieder bei Donkey Kong Country Returns. Das war eigentlich das einzige Spiel bei Nintendo, was mir wirklich sehr, sehr zugesagt hat. Da war ich fasziniert, habe auch da intensiv zugeguckt. Und ja, also ich muss sagen, macht Riesenspaß, Affenspaß, um es mal so zu sagen. Ist wirklich schön gelungen. Und da, das ist ein Titel, den werde ich mir auf jeden Fall holen. Das macht Spaß. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Gezeigt wurde das mit der bewegungssensitiven Steuerung. Und ja, war trotzdem nicht übertrieben, war in das Spiel gut integriert. Und ich bin überzeugt davon, dass man die umstellen kann. Das Spiel schreit gerade nach klassischer Steuerung. Tja, aber das war es dann eben von den Konsolen und das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte da mehr erwartet und dass diese Konsolenhersteller, speziell eben Sony, ein bisschen auf die Hinterbeine stellen und mal was zeigen, aber Leute, so wird das nix, ja, also wir wissen ja, die Konsolen sind momentan ein bisschen unter Beschuss. Erstmal das PC-Lager wird etwas stärker, da komme ich jetzt dann gleich dazu. Zusätzlich mobiles Gaming wird auch noch weiter, sage ich mal, ausgedünnt durch diese ganzen Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, die eigentlich grundsätzlich nicht für das Spielen gedacht sind, aber eben doch dazu missbraucht werden. Und das merkt man offenbar, die Absatzzahlen der mobilen Konsolen gehen langsam zurück. Und die Hauptkonsolen, sag ich mal, die stationären Konsolen sind zwar momentan noch nicht so stark unter Beschuss, aber das PC-Lager, wie gesagt, wird ziemlich stark. Denn die PC-Halle war mit Abstand die technisch beste und von den Spielen her schönste Halle auf der Gamescom. Wie gesagt, mit Abstand. Man muss dazu sagen, auch so große Namen wie Blizzard haben zwar nicht die riesen Überraschungen geboten, haben aber soliden Spielspaß in ihren ja, Portfolien. Klar, WoW, das neue, ich kann es immer nicht aussprechen, ich glaube Cataclysm. Und natürlich StarCraft 2, das wird auf jeden Fall sagen wir mal, wieder ein Hammer werden, wo viele Millionen Menschen eben vorm PC gebannt werden und nicht vor den Konsolen. Vielversprechende, interessante neue Firmen, von denen ich sogar vorher noch nie, jedenfalls noch nie bewusst gehört habe, gab es dann eben in dieser Halle und oder in diesen Hallen. Einmal war das Rift. Das ist ein neues MMORPG, das monatliche Kosten verursacht, also kein Free-to-Play. Und da war ich richtig froh mal drüber. Rift ist wirklich ein tolles Spiel in dieser Phase, was man da jetzt gesehen hat, ist im Beta-Test. Ich habe ein Beta-Code ergattert und wird mir das Spiel jetzt auch demnächst antun. Falls es dann ja was Interessantes drüber zu sagen gibt, wird es vielleicht nochmal in einer Wochensicht kurz ansprechen. Aber www.riftgame.com, da könnt ihr mal einen Einblick bekommen und das sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Tolle Grafik, schöne Bewegung, gute Steuerung und soweit ein ganz durchdachtes Spielprinzip und Story. Sehr schön, macht Laune und auf dem gleichen Stand von der gleichen Firma etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass mich das mal begeistert. Ich bin ja kein besonders großer Fan von Echtzeit-Strategiespielen wie zum Beispiel Command & Conquer und sowas. Mag ich also eigentlich überhaupt nicht. Ist nämlich meine Sache, genau sowas wie StarCraft. Oh, da läuft es meist kalt über den Rücken runter. Aber bei End of Nations, da ist mir am Anfang erstmal die Kinnlade runtergefallen und dann habe ich den Ausführungen einer der Entwickler gelauscht auf der Bühne dort, auf der ja, Mini-Bühne und wow, begleitet wurde das Ganze von einem Video. Ich habe da auch einen Teil davon aufgenommen und ein Video draus gemacht, das könnt ihr dann auch noch finden, ich werde es mal verlinken Und also wow, ist wirklich fantastisch. Die Grafik ist super. Wenn man da reinzoomt, denkt man, man wäre in einem 3D-Shooter. Die Grafik ist phänomenal. Die Lichteffekte sind super gelungen. Und es kommt ein richtiges Schlachtfeldgefühl auf, wenn man da reinzoomt. Also das sieht aus wie, boah, wie in einer echten Auseinandersetzung. Ja. Allerdings ist das sehr futuristisch gehalten. Also das sind, ja, sagen wir mal, andere Waffen vorhanden. Ja. Und storymäßig, man glaubt es kaum, ist sogar was vorhanden. Es handelt darum, dass eben Europa, die USA und die größten anderen Staaten alle bankrott gegangen sind durch eine Wirtschaftskrise. Ach was. Und es herrscht totale Anarchie, totales Chaos in der Welt. Und eine Gruppe hat sich da gebildet und schickt sich jetzt an, eben für Recht und Ordnung wieder auf der Welt zu sorgen. Die ist schon ziemlich mächtig geworden, aber man ist eben jetzt hier angehalten, da skeptisch ranzugehen. Und so wie er das gesagt hat, ist das wohl vom Storyverlauf dann sicherlich so, dass man nicht immer auf dieser Seite bleiben wird. Also Nationen an sich gibt es so nicht mehr in dieser futuristischen Welt, sondern es gibt eben nur noch diese Gruppierung, und die will eben da wieder Ruhe einkehren lassen. Aber man sollte da eben skeptisch sein, und deswegen kann man damit rechnen, dass das ein sehr komischer Verlauf geben wird bei End of Nations. Und das sieht man anhand von der Story, dass es eben auch auf Singleplayer gemünzt ist. Auch. Denn es gibt natürlich auch einen Multiplayer-Part da drin, und man darf wirklich gespannt sein. Und der Multiplayer-Part, deswegen habe ich gesagt, auch gemünzt. Und der Multiplayer-Part, der hat nämlich noch eine ganz besondere Option zu bieten. Und zwar, bisher war das immer so, man hat also 1 zu 1 gespielt gegen jemanden. Also jemand hat eben was ja, gemacht, und zum Beispiel bei Command & Conquer, ja, zack, und man selbst hatte ebenfalls seine Basis und alles, und dann hat man 1 zu 1 gegeneinander gespielt. Bei World of Conflict war das schon ein bisschen anders da, und dieser hier geht jetzt noch einen Schritt weiter. So können dann zum Beispiel 16 gegen 16 Leute in diesem Echtzeit-Strategiespiel gegeneinander zocken, mit all den, ja, sag ich mal, Optionen, die man eben so gewohnt ist davon. Es ist wirklich ein sehr, sehr aufreizendes und genial optisch präsentiertes Spiel. Und ich kann es nur empfehlen, schaut euch das mal an. Auch das gibt's auf www.endofnations.com, wo man da mal reinschauen kann. Auch da habe ich mir einen Beta-Code ergattert, und auch das werde ich mir angucken. Ja, da könnt sicher sein, dass ich da mal genau reinschauen werde, was da so abgeht bei diesem Game. Also ich habe es zwar, wie gesagt, auf dieser Messe schon gesehen, auf der Gamescom, aber ja, spielen in Ruhe daheim, das ist immer noch was anderes als eben auf der Messe an einem Stand für 5 Minuten stehen, und hinten dann stehen die Leute und wollen auch mal zocken. Ne? Ja, also so wird man bei Trion, von dem beide spielen, Rift und End of Nations kommen, doch schon mal sehr, sehr auf die Folter gespannt, was da noch alles dann passiert. Ja, und dann zu meiner Überraschung am Square Enix Stand. Ja, da habe ich gedacht, was ist denn das? Was ist denn jetzt hier los? Das gibt's so gar nicht. Ich habe vorher noch überhaupt nichts davon gewusst. Ich habe das erste Mal davon auf dieser Messe jetzt erfahren. Und zwar war das Lara Croft and the Guardian of Light. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Das ist ja Lara Croft im Diablo-Stil oder so, wie diese alten Diablo-Teile. Also man hat da wirklich eine Vogelperspektive an sich, und die kann man auch nicht verändern. Und da läuft die Lara rum wie so ein altes, ja, eben so ein altes Diablo-Spiel. Und man steuert die, hat aber natürlich alle möglichen Finessen auf Lager, die man eben auch von anderen Lara Croft-Spielen gewohnt ist, ist ja wirklich gut gelungen, war mein erster Eindruck. Und das wird es auch auf dem PC geben. Und das macht auch sehr, sehr ja, neugierig auf dieses Projekt. Und ich bin da auch mal gespannt drauf, was da hier noch kommen wird. Lara Croft, auch das habe ich mir nicht nehmen lassen, da mal ein kurzes Video davon zu machen. Ein wirklich sehr kurzes Video. Und es ist ja also phänomenal, was man so aus so einer Spielidee, aus so einer Spielfigur dann doch noch alles machen kann. Wo ich das erste gelesen habe, habe ich gedacht, ja gut, Lara Croft, magisch, super, ich habe den ersten Teil geliebt, den zweiten Teil auch und so weiter und so weiter. Aber jetzt hat es ja langsam abgenutzt, immer das Gleiche. Und dann sehe ich auf einmal diese Grafik und spiele und sage, okay. Das ist ja was komplett anderes. Ich habe zuerst gedacht, das wäre auch so ein Echtzeit-Strategiespiel. Ist es aber nicht. Ist schon so ein Action-Spiel. Aber eben in diesem Look. Ja. In dieser Vogelperspektive. So seitlich. Ja, versetzt. Oh, boah. Wahnsinn. Das ist fast so Retro-Lara Croft. Aber die Grafik ist doch ganz annehmbar. Sehr schön gelungen. Also bei dem, was man jetzt gesehen hat, muss ich schon sagen, ja, weil so viel habe ich da natürlich auch nicht entdecken können. Übrigens, Entschuldigung, dass ich hier so leise und laut werde momentan. Also mein Mikro spinnt mal wieder. Da wird es wirklich Zeit für was anderes, glaube ich, langsam. Sorry, also deswegen. Ja, dann. War ich auch noch sehr, sehr überrascht. Auch ein Spiel, von dem ich noch bisher gar nichts gehört habe. Und das war Microvolts. Microvolts. Und das ist ein Anime Third-Person-Shooter. Fantastisch. Ich liebe ja Animes. Und also, ich meine, so 3D-Shooter, okay, gut. Mag ich sehr. Die Third-Person-Perspektive, das heißt, man sieht einen Teil vom Charakter eben noch so von hinten dran. Ja, das ist hier bei dem auch so seitlich von hinten. Und es gibt nichts Genialeres, finde ich, als so ein Shooter mit so Kawaii-Girls. Ja, also es ist wirklich super gemacht. Da hat man so ein super süßes Anime-Girl und mit dem läuft man durch die Gegend und mäht alles um. Es sind auch noch andere verrückte Charaktere dabei, wie zum Beispiel, was war da, zusammengeflickte Dosen ja, mit roboterähnlichen so Exoskeletten, ja, wie man das so schön sagt, ja, nach einem gewissen Film her. Wahnsinn, cool. Das hat auch sehr, sehr schön ausgesehen und da habe ich auch gleich ein paar Runden gezockt. Das hat riesen Spaß gemacht und für das, dass es eine Beta noch ist, muss ich sagen, ist das schon alles sehr, sehr schön. Die Steuerung ist gut und die Map, die ich da gespielt habe, war auch sehr, sehr schön, wenn auch ein bisschen verwirrend. Es gibt jede Menge ja, Besonderheiten wie zum Beispiel Sprungpunkte, die einen in ungeahnte Höhen befördern. Ja. Dann eben diese verrückten, abgedrehten Charaktere und alles im schönen Anime-Stil. Ein sehr, sehr schöner, sehr schön gezeichnetes ja, Design und so. Die Hintergründe passen auch wunderbar rein. Oh, ich bin begeistert. Das Geniale daran ist auch, oder was heißt das Geniale daran? Das hat mich eigentlich zu eher mal eher abgeschreckt. Ja, das habe ich ja vorhin noch gar nicht erklärt, warum. Das ist ein Free-to-Play-Game, also das heißt, man kann sich das kostenlos runterladen und kostenlos spielen. Ich hoffe, dass das nicht so kaputt gemacht wird wie viele andere Free-to-Play-Spiele, besonders im MMO-Bereich, wo man sich dann alles Mögliche ja, kaufen muss und am Schluss ist man 10-mal teurer, als wenn man monatliche Gebühr bezahlt hätte. Deswegen war ich auch froh, dass als ich das Rift gesehen habe, habe ich gedacht, wow, der Wahnsinn, cool. Und dann habe ich gleich nachgefragt, ob das monatlich was kostet oder ob das ein Free-to-Play-Game wird. Und zum Glück wurde dann eben gesagt, dass es kein Free-to-Play-Game wird. Somit bleibt die Hoffnung, dass es nicht kaputt gemacht wird durch Upgrades ohne Ende, hochpimpen, wo man Abschluss in was weiß ich dazu braucht, ja, sondern einfach nur schön gemütlich zocken. Und das ist das, was ich gut finde. Was ich gut finde, ist, dass dann immer wieder neue sinnlose Erweiterungen eingeführt werden, die wieder viel Geld kosten, aber die man unbedingt braucht, um eben zum Beispiel im PvP oder sonst irgendwie zu bestehen. Ja, das quält mir dann eben wieder überhaupt nicht, und das ist unnötig. Deswegen zahle ich lieber monatlich und habe dann meinen Spaß damit. Microvolts, aber eben ohne monatliche Kosten. Und da bleibt eben zu hoffen, dass das nicht kaputt gemacht wird. Um nochmal kurz auf das Free-to-Play, ja, nochmal ein bisschen drauf einzugehen. Herr der Ringe Online soll ja, oder wird ja auch Free-to-Play. Und ich habe das so verstanden, dass das alte Herr der Ringe Online, das ja eigentlich, von dem ich eigentlich ganz gute Erinnerungen habe, als Free-to-Play angeboten wird. Aber das kann nicht sein. Also ich weiß es noch nicht genau. Ich konnte leider dort nicht mehr in Erfahrung bringen, aber es kann nicht sein, weil, also was ich da gesehen habe, da blieb mir die Spucke weg. Aber leider im negativen Bereich. Also ein so schlechtes Game habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass man wagt, sowas überhaupt zu zeigen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Schlimmeres gab es eigentlich nur noch auf dem Gamigo-Stand. Hoffentlich verwechsel ich die jetzt nicht. Doch, Gamigo, genau. Bei Angels of War, nur das war noch schlimmer als das Herr der Ringe Online. Aber selbst von der Grafik her war dieses von Gamigo doch noch eine ganze Klasse besser. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das normale Herr der Ringe Online ist. Das habe ich schon gesehen und das war eigentlich super. Das hat super toll ausgesehen. Aber was dort gezeigt wurde, war einfach nur übelst. Übelst. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber ich hoffe, dass das auch noch eine Pre-Alpha-Version war und dass die Firma da, bis das herauskommt, noch einiges verbessert. Einiges, weil, also allein der Name Herr der Ringe Online, also ich weiß ja nicht, ob das reicht. Also das ist ja, da wäre mir ja der Festplattenplatz zu schade. Selbst wenn ich noch 10 Euro bekomme, das hat man übrigens auch bekommen, wenn man sich dort registriert hat, kriegt man, wenn das Spiel startet, dann 10 Euro Gutschrift auf das Konto. Okay, gut, das ist eine super Sache, finde ich auch ganz toll, aber da muss noch was gemacht werden, sonst ist die Zeit mir einfach zu wichtig, um das hier so zu verbringen. Also ich weiß nicht, was sich die Leute da gedacht haben, dieses in dieser Form auszustellen. Also das war so ein, ich habe als Zwerg gespielt und das war ja eine schneebedeckte Landschaft, was man vermuten lässt, aber also das war eine Ruckelorgie, die Grafik war grottenschlecht und die Steuerung war schwammig und hat nachgezogen. Furchtbar, furchtbar. Es ist schlimm, ich konnte mich da gar nicht mal beruhigen und war dann ganz entsetzt und habe auch gesagt dann, okay, jetzt reicht's, und bin dann von weggegangen von dem Stand. Weil das ist echt traurig gewesen. Ich hoffe, wie gesagt, dass da noch nachgebessert wird. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, das kann nur eine Pre-Alpha-Version gewesen sein. Ich bin eigentlich gut Dinge, dass sich das Team da noch zusammenreißt und ein solides Spiel auf den Markt wirft, weil egal ob free to play oder monatlich Bezahlkosten, also so ein bisschen Qualität kann man schon voraussetzen. Ja. Angels of War, ich habe es eben schon angesprochen, eben auch so ein Horrorkandidat, ja. Ein schönes Charakterdesign, wenn man die gezeichneten Charaktere sieht, also als Zeichnung, zum Beispiel in der Werbeprospekten und so. Ja, das Spiel, der Charakter läuft so langsam, der rennt, aber so langsam, dass man Ewigkeiten braucht, um nur geringe Strecken zurückzulegen. Vollkommen indiskutabel. Und die Grafik auch da hakelig, die ist nicht ganz aufeinander abgestimmt, die passen teilweise nicht richtig zusammen, Charaktere und Grafik, und die Steuerung ist auch grausam. Also da ist wirklich einiges geboten. was noch getan werden muss bei Angels of War. Schade eigentlich um dieses Charakterdesign. Da muss man dem Designer selbst, muss man wirklich gratulieren. Sieht ganz toll aus, aber was dann eben die Entwickler mit dem Spiel, in der auch mit der Spielegrafik der Charaktere gemacht haben, ist einfach nur noch traurig. Ja, nur noch traurig. Last Chaos, Lost Chaos? Last Chaos? Oh, jetzt habe ich die Prospekte nicht da. Ich glaube Lost Chaos. Auch ein Free-to-Play-Game von wem wird das nochmal gemacht? Müsste mal bei Google gucken, ich weiß leider nicht mehr. Es gab so viel. Kann meine Gedanken nicht ganz ordnen. das war wirklich sehr, sehr schön. Wieder ein tolles Spiel mit einer wunderbaren Grafik. Und da war nicht nur das Charakterdesign an sich als Zeichnung super schön, sondern auch wunderbar umgesetzt. Also wer fabelhafte Charaktere im Anime-Stil haben möchte, mit wahnsinnig langen, schönen Haaren und irren Outfits, der ist dort bei Lost Chaos garantiert richtig. Ja. Übrigens noch was zu den Free-to-Play-Games, das ist jetzt allgemein keine spezielle Firma. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass da jede Menge Spyware bei einigen Firmen mit installiert wird. Spyware und Programme, die sich im Hintergrund reinsetzen, sogar Programme, die einen P2P-Client starten und dann im Hintergrund Daten für andere noch rüberschaufeln. Da ist auch also Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall sehr, sehr skeptisch sein und genau kontrollieren, was welches Programm da installiert, und notfalls eben dann eingreifen. Also ich habe nur noch wenig Vertrauen zu Free-to-Play-Games, muss ich ganz ehrlich sagen. Ebenfalls nicht ganz Free-to-Play, aber mit einem System, wo noch eben abzuwarten ist, was das geldlich kosten wird, ist Guild Wars 2. Guild Wars 2, die Fortsetzung von dem berühmten Guild Wars, kennt eigentlich doch jeder, oder? Jeder, ne? Alle. Hm? Nicht? Okay, also ein MMORPG im klassischen Stil. Das Guild Wars 1 war seinerzeit recht gut und hat auch Spaß gemacht. Hat auch dadurch geglänzt, dass es eben im Gegensatz zu Spielen wie WoW ein klein wenig anderer Weg gegangen ist, zum Beispiel um das Problem zu lösen, dass zu manchen Zeiten oder auch auf manchen Servern überhaupt gar keine Mitspieler mehr vorhanden sind in einigen Gebieten, man aber die Missionen überhaupt gar nicht abschließen kann, ohne dass Leute helfen. Dann hat man so gemacht, dass Computercharaktere mitgehen, die einem helfen. Das war dann doch schon eine ziemlich gute Sache. Bei Guild Wars 2 gibt es da eben noch keine hundertprozentigen Aussagen, aber eins hat eben auch wieder ein Entwickler auf der Bühne in einem gestellten Interview gesagt, dass eben da einiges Neues auf die Spieler zukommt, ganz neue Spielsysteme, und man darf da gespannt sein. Ich hoffe ja, dass entgegen dem Namen diesmal auch ein bisschen mehr auf PvE-Wert gelegt wird und die Gildenkämpfe auch, wie gesagt, wenn es im Namen anders heißt, vielleicht doch etwas mehr in den Hintergrund treten. Das Guild Wars war nicht umsonst eins der wenigen MMOs, MMORPGs, die als die in der ESL gespielt wurden, in der Sports League, eSports League. Es war halt gut für solche Wettbewerbe. Aber was gut ist für Wettbewerbe, ist nicht unbedingt gut, wenn man daheim gemütlich zocken will. Ja, und deswegen sollten da die Entwickler vielleicht zwei Wege gehen. Aber das hat sich auch sehr, sehr vielversprechend angehört. Die Grafik von Guild Wars 2 ist auch sehr, sehr schön und gut gelungen. Und das, was man gesehen hat wirklich schon sehr, sehr solide gewirkt. Auch da können wir, wie gesagt, gespannt sein drauf, was da noch kommt. Hardwarehersteller waren ja auch genug dort geglänzt, haben vor allem natürlich Alienware und Asus. Alienware, ich glaube, da brauche ich nichts weiter dazu zu sagen, dass die Spiele Plattform überhaupt, Plattform, naja, okay, das Spielegerät überhaupt. Ja. Alienware mit den tollen Notebooks, die schon Leistung bringen, die die meisten Desktop-PCs zersägen. Also Spielen auf dem Laptop ist überhaupt kein Problem. Alienware und los geht's. Ja. Die haben allerdings auch Desktop-Systeme. Aber wirklich, was da gezeigt wurde, hat doch überzeugt. Und beim Stand übrigens von Star Wars The Old Republic haben auch alle Clients auf diesen wunderhübschen Alienware Notebook 17 Zoll funktioniert. Und ja, Wahnsinn, die sehen optisch und so genial aus. Oh, immer wenn ich die Teile sehe, möchte ich am liebsten eins gleich kaufen. Aber sie sind doch relativ teuer. Ja. Asus bietet da bei seinen Laptops auch sehr, sehr, sehr gute Leistungen. Auch perfekt geeignet für Gamer in der Sparte Republic of Gamers. Und da zeigt sich auch, dass Asus sich im Spielebereich doch sehr stark engagiert. Auch letztes Jahr waren ja Alienware und Asus mit dabei. Nur dieses Jahr war Alienware noch stärker vertreten als letztes Jahr. Asus hat auch einen großen eigenen Stand gehabt. Diesmal nicht nur in dem Bereich der ESL, der eSports League, wobei aber da eben auch noch einige vertreten waren, Asus-Geräte und Alienware-Teile. Also diese beiden Hersteller, muss man ganz klar sagen, werden in den nächsten ein, zwei Jahren für die Gaming-Szene doch eine Riesenrolle spielen, denn der eine, eben Alienware, bietet perfekte technische Leistung, super Design, wobei das natürlich Geschmackssache ist, und solide Verarbeitung. Man glaubt es kaum, ne? Obwohl Dell ja dahinter steht, hinter Alienware. Ungeachtet vom Preis bei Alienware. Also da kriegt man Qualität, aber man muss was hinblättern. Ja, und zwar nicht wenig. Bei Asus, die haben offenbar da ein anderes Konzept. Auch die bieten hochwertige Geräte an, achten aber dennoch, dass der Preis auf dem Boden bleibt, sage ich schon mal. Das sind keine billig Gaming-Systeme, diese Systeme, die bei Republic of Gamers angeboten werden. Das ist so eine Untersparte, sagen wir mal, bei Asus. Ja. Und diese Republic of Gamer-Geräte haben eine hohe Qualität, sind aber trotzdem eben noch nicht ganz so teuer wie eben die Sachen von Alienware. So, ich glaube, ich habe euch jetzt mal so einen kleinen Überblick verschafft über die Szene bei oder von der Gamescom, und ich hoffe, dass ihr damit was anfangen konntet. Nächste Woche, keine Angst, geht's wieder weiter mit anderen Themen, aber ich musste das loswerden, weil ich habe die Woche sowieso fast nichts anders gemacht, als eben von der Gamescom geträumt und hinzufahren und zu zocken. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich darf mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche hoffentlich. Bleibt gesund, halt die Ohren steif. Bis denn. Ciao.